Hello? Hello? Hello? Perhaps you need another shot. Bless me, Father, for I have sinned. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Stunde 17 Grad Radio gegen die Regression der Antimoderne. Warum setzen sich eigentlich derzeit so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger für einen Architekten wie Paul Bonatz, genauer für den Erhalt eines seiner Bauwerke ein, wo Bonatz doch den reaktionären, antimodernen Zug deutscher Architektur repräsentiert? Da wir immer bestrebt sind, das Gute im Menschen zu sehen, ja, die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Licht der Aufklärung irgendwann auch das schwäbische Hinterland erreichen könnte, möchten wir Ihnen in der folgenden Stunde ein wenig von Paul Bonatz, seinem Beitrag zur Architektur des Nationalsozialismus und seinem mangelnden Sinn für Ästhetik berichten. Wenn Boris Palmer, der grüne Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, nicht gerade alle Hände voll zu tun hat, sogenannte Israel-Kritiker wie Felice Langer gegen den Vorwurf des Antisemitismus zu verteidigen, damit sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden können, setzt er sich für Bauten eines antimodernen Architekten wie Paul Bonatz ein. Palmer ist mittlerweile über seine studentisch geprägten Stadtgrenzen hinaus bekannt als einer der Protagonisten der sogenannten Bürgerproteste gegen den Umbau des Hauptbahnhofs in Stuttgart. Paul Bonatz wiederum, einer der Architekten des Gebäudes, war äußerst rührig im Nationalsozialismus. Nein, das Bild des sich schließenden Kreises wollen wir an dieser Stelle nicht bemühen. Aber im Angesicht der, nennen wir sie einmal, etwas befremdlichen Proteste in der baden-württembergischen Landeshauptstadt drängen sich durchaus einige Fragen auf. Fragen beispielsweise nach den Motiven dieses Bürgerprotestes. Wie kommt es, dass ein bei Themen wie Roma-Abschiebung, Hartz IV oder iranisches Atomprogramm nicht durch überbordenden Ungehorsam auffallendes Gemeinwesen plötzlich einen derartigen Furor entfacht, wenn es um ein profanes Funktionsgebäude geht? Und was ist eigentlich moderne Architektur und für was steht der Stuttgarter Hauptbahnhof? Wer diesen Bahnhof seit Jahrzehnten kennt und benutzt, ist erstmal erstaunt über die plötzliche Liebe zum Nordflügel, der bislang so gar keine Bedeutung hatte. Dabei soll das Hauptgebäude ja sogar stehen bleiben. Erstaunlich ist, dass es in Bezug auf den Architekten des Gebäudes so gar keine Fragen zu geben scheint, die die Protestler interessieren. Immerhin war der Hauptbahnhof Paul Bonatz Durchbruch als Architekt. Niemand scheint sich daran zu stören, dass gerade Bonatz die 1933 eingeweihte Kochenhofsiedlung mitkonzipierte, die als dezidiertes Gegenprojekt zum neuen Bauen der Weißenhofsiedlung, die 6 Jahre vorher eröffnet wurde, gedacht war. Die Weißenhofsiedlung wurde unter Leitung von Ludwig Mies van der Rohe und anderen führenden Vertretern des neuen Bauens errichtet, teilweise unter Verwendung experimenteller Materialien. Sie war damals eines der bedeutendsten Beispiele für moderne Architektur. Die kubische Architektur der Weißenhofsiedlung stand für ein neues Konzept des Wohnens, für die Orientierung am Menschen. Ein Minimum an Formen sollte dem Großstadtmenschen ein Maximum an Freiheit gewährleisten. Mit flexiblen Grundrissen hatten hier die wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts Prototypen von Wohnungen in einer sonnigen, gut durchlüfteten und gesunden Architektur geschaffen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Siedlungen wegen der weißen Dachterrassen als Araberdörfer bezeichnet und sollten abgerissen werden. Bonatz beteiligte sich an vorderster Front an der Agitation gegen diese Form der Moderne, gegen helle Fassaden, flache Dächer, funktionale Räume. Paul Bonatz war gemeinsam mit seinem Kompagnon Friedrich Eugen Schohler auch der Architekt der 1933 eingeweihten Adolf-Hitler-Kampfbahn, einigen vielleicht besser bekannt unter dem späteren Namen Neckarstadion. Es ist kein Zufall, dass der einflussreiche Vordenker des modernen Rechtsextremismus und Mitbegründer der Neuen Rechten, der 1942 geborene Henning Eichberg, der in den 1970er Jahren in Stuttgart an der Universität lehrte, Bonatz und auch Friedrich Eugen Schohler für deren Architektur lobte. Der Stuttgarter Hauptbahnhof wirkt wie ein Nazi-Bauwerk, obwohl er doch schon 1928 fertiggestellt wurde. Paul Bonatz nahm typische Elemente der NS-Architektur vorweg. So kommt den Bahnhofsportalen die symbolische Funktion von Stadttoren zu, die in ihrer Monumentalität auch für sich alleine stehen könnten. Dieser Ausdruck von Herrschaft und Macht ist auch in den Großprojekten des Dritten Reiches zu erkennen, etwa an der von Bonatz entworfenen Reichsautobahnbrücke bei Limburg an der Lahn. Die architektonische Verwandtschaft von Bonatz zum Nationalsozialismus zeigte sich auch in seiner Abwehr der erwähnten Weißenhofsiedlung. Er schrieb bereits 1926, während die Planung für diese moderne Siedlung noch lief: Man hat das Gefühl, als stürze sich die Stadt mit der Werkbundsiedlung am Weißenhof in ein Abenteuer. In vielfältigen horizontalen Terrassierungen drängt sich in unwohnlicher Enge eine Häufung von flachen Kuben am Abhang hinauf, eher an eine Vorstadt Jerusalems erinnernd, als an Wohnungen für Stuttgart. Die Eröffnung seines Gegenstückes, der sogenannten Kochenhofsiedlung, war dann ein Fest für den Nationalsozialismus an der Macht. Im Jahre der Nationalen Revolution 1933, da Adolf Hitler die Macht übernommen, da Wilhelm Murr, Reichsstatthalter von Württemberg, und Dr. Karl Strölin, Oberbürgermeister von Stuttgart war, wurde diese Siedlung aus deutschem Holz erbaut. Diese Worte waren auf der hölzernen Gedenktafel zu lesen, die anlässlich der Eröffnung der Stuttgarter Bauausstellung »Deutsches Holz für Hausbau und Wohnung« am Eingang der besagten Kochenhofsiedlung angebracht worden war. Auch die Eröffnungsfeierlichkeiten für die 25 in Holzbauweise errichteten Häuser waren eine Demonstration politischer Macht. So berichtete das Stuttgarter Neue Tagblatt in seiner Abendausgabe vom 23. September 1933, dass die Siedlung mit einem dreifachen Sieg Heil auf Hindenburg und Hitler sowie mit dem gemeinsam gesungenen Deutschlandlied und Horst-Wessel-Lied der Öffentlichkeit vorgestellt worden sei. Da fühlte sich Paul Bonatz wohl, kein Jerusalem vor der Tür, dafür flatternde Hakenkreuzfahnen und deutsches Holz. Schon bald nach der Machtergreifung nutzte Paul Bonatz die Gelegenheit, ideologische Konformität mit den neuen Machthabern in Stuttgart zu zeigen. Im August 1934 erschien das erste Heft der neuen Zeitschrift »Die Straße«, herausgegeben vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Fritz Todt im Volk und Reich Verlag Berlin. Auf Seite 1 ist eine Abbildung mit Hitler und einem Spaten zu sehen. Fritz Todt, der 1938 die Organisation Todt gründete, eine nach militärischem Vorbild organisierte Bautruppe, schreibt in einem programmatischen Text: Das Straßenbauprogramm des Führers war die erste große Maßnahme, die das nationalsozialistische Deutschland in Angriff genommen hat. Der Straßenbau muss die erste Maßnahme bleiben, nicht nur zeitlich, sondern auch in der Leistung, dann wird das Straßenbauprogramm zum kennzeichnenden Ausdruck deutschen Lebenswillens und deutscher Reichseinheit. In diesem Heft ist auch Paul Bonatz als Autor mit dabei. In der folgenden Ausgabe, welche auf dem Titelblatt neben Arbeitsgerät selbstverständlich auch zwei große Hakenkreuzflaggen abbildet, schreibt Bonatz: Die Autobahn ist die sinnfälligste Äußerung der Kraft des neuen Staates. 1936 beschreibt der Stuttgarter Professor eine rassige Eisenbahnbrücke und möchte alles harmonisch mit der Natur verbunden sehen. Rassig muss es zugehen in der Natur, der Gesellschaft sowie der Architektur. Bonatz war ein nationalistischer Architekt, was sich zum Beispiel in der Planung eines Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in den Jahren 1931 bis 1936 zeigt. Das Gedenken an die Soldaten des Ersten Weltkriegs war konstitutiv für die nationale Bewegung zur Zerstörung der Weimarer Republik und sehr wichtig in der Frühphase des Nationalsozialismus. Dieses Ehrenmal als auch der starke Einsatz von Bonatz für die Reichsautobahn wurden in einem Huldigungsband anlässlich seines 60. Geburtstages 1937 gewürdigt. Die Bauten der Reichsautobahn, deren Berater Paul Bonatz seit 1935 ist, sind auf diesem Wege ein gutes Stück vorangekommen. Diese Bauten haben den Geist gemein, der auch für die jüngsten großen Arbeiten bestimmend sein wird. Sie zeigen eine männliche, ernste, deutsche Gesinnung, wie sie aus den großen Bauten des frühen Mittelalters zu uns spricht. Die ernste deutsche Gesinnung zeigt sich auch, als Bonatz 1942 während des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs die Reichsautobahn mitplant. Bonatz möchte, wie er selbst schreibt, mit der Architektur der Reichsautobahn und deren Tankanlagen und Straßenmeistereien den nationalsozialistischen Staat stolz und kraftvoll repräsentiert wissen. Die preußischen Straßenwärterhäuser um 1800 drückten bei all ihrer Kleinheit aus: Ich vertrete den Staat. Dazu müssen wir bei den um so vieles vergrößerten Aufgaben auch kommen. Folgerichtig werden in dem Band, in dem er das schreibt, auch Richtlinien für den Entwurf von Reichsautobahnstraßenmeistereien dokumentiert. Für die Lage, Größe und bauliche Durchbildung der Dienstwohnungen müssen nicht nur die Notwendigkeiten des Dienstbetriebs, sondern auch die Grundsätze völkisch-sozialer Lebensanschauung maßgebend sein. Es müssen die wohnlichen Grundlagen geschaffen werden für den Aufbau eines natürlichen, dem Land und der Scholle verwachsenen Familienlebens, dessen Triebkräfte eine Schar gesunder, froher, heim- und heimatbewusster Kinder sind. Paul Bonatz stellte sich nicht erst seit 1933 in den staatlichen Dienst völkisch-sozialer Lebensanschauung. Zuvor, in den 20er Jahren, baute er sowohl für von Ribbentrop in Berlin als auch für Ferdinand Porsche in Stuttgart exklusive Villen. 1928 ist er Mitbegründer der konservativ orientierten Architektenvereinigung Der Block, die als direktes Gegenstück zur zuvor gegründeten Gruppe Der Ring gedacht war. Der Ring war ein Zusammenschluss junger Architekten, darunter Walter Gropius und bald auch Ludwig Mies van der Rohe, der sich zum Ziel setzte, das neue Bauen zu fördern. Der Ring bezog damit Position gegen den damals in der Architektur vorherrschenden Historismus. Neben einem gestalterischen Neubeginn suchten die Mitglieder des Rings auch nach neuen Bautechniken. Derlei modernen Architekturansätzen musste offensichtlich vehement widersprochen werden, fand Bonatz. Im Gründungsmanifest von Bonatz Block heißt es, die Blut- und Bodenrhetorik des Nationalsozialismus früh affirmierend, dass bei den Bauaufgaben unserer Zeit wohl ein eigener Ausdruck gefunden werden muss, dass aber dabei die Lebensanschauungen des eigenen Volkes und die Gegebenheiten der Natur des Landes zu berücksichtigen seien. Im Juli 1941, die deutschen Truppen überfallen gerade die Sowjetunion, macht sich Paul Bonatz weitere Gedanken über die ästhetische Ausrichtung des deutschen Bauens. In einem Gutachten schreibt er: Wenn der Führer die Städte in der Ebene an den Hauptverkehrszug oder einen Platz mit großer Ausdehnungsmöglichkeit hinweise, wenn er für Köln und Hamburg die Plätze am Strom bestimme, also überall nach dem Einmaligen, dem Charakteristischen suche, so würde er für Stuttgart sicher mit der Höhenbekrönung einverstanden sein. Die exakte bauliche Gestaltung dieser Anlage, etwas mit Freitreppen wie bei den Propyläen, müsse ein Wettbewerb unter den heimkehrenden Kriegern entscheiden. Heute verteidigen nicht nur Grüne das Werk eines Architekten wie Paul Bonatz, der seinen Beitrag leistete zum Erfolg des Nationalsozialismus, der mit den deutschen Kriegern der Wehrmacht, des SD, der SS, der Polizeibataillone mitfieberte, der sich während des Holocausts Gedanken über Straßenmeistereien oder Reichsautobahntankstellen machte, damit die deutschen Räder rollen konnten für den Endsieg. Wer die Presseberichte zu Stuttgart 21 verfolgt, wer realisiert, mit welcher geradezu religiösen Stimmung die Gegnerinnen und Gegner mobil machen, der mag eine Ahnung davon kriegen, dass es hier weniger um ökonomische Krise oder leere Kassen für solche maßlosen Projekte geht. Es geht ihnen um diesen Bahnhof. Die Schwaben verteidigen ihn, so als ob das ein schönes Bauwerk oder Bonnerts ein ehrenwerter Architekt gewesen sei. Es beschleicht einen die Ahnung, dass es nicht von ungefähr kommt, dass gerade die Grünen, Linke, Baumschützer, Pfarrer, Architekten, Künstler und viele andere sogenannte Engagierte im Ländle die Entstehungsgeschichte des Gebäudes ignorieren. Antisemitismus zeigt sich eben auch in einer Erinnerungsabwehr und einer neuen geschichtlichen Unbefangenheit, die mit all dem nichts mehr zu tun haben will. Und vielleicht freut es diese Aktivisten ja sogar, dass Bonnert in einem dieser Tage erschienenen Architekturband des Wasmut Verlages vom stellvertretenden Direktor am Deutschen Architekturmuseum Frankfurt, Wolfgang Vogt, als liberaler Kosmopolit gepriesen wird, dessen Verhältnis zum Nationalsozialismus entsprechend reserviert gewesen sei. Der Zitat: Zwischen Kaiserreich und früher Bundesrepublik ein vielfältiges Werk zwischen Moderne und Tradition hinterließ. Da kann, ja da muss man dem Abriss geradezu entgegenfiebern. Für die textliche Grundlage danken wir diesmal Clemens Heni. Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geblieben, nach all den Jahren, wo man manches jetzt vermisst, weil man vieles nicht mehr antrifft, wie es einst gewesen ist. Mein alter Bahnhof, ach, wenn du wüsstest, was mit dir geschehen soll. Dein großes Haus soll Großbaustelle werden. Die Menschen sollen sich dort nicht weiterhin begegnen. Die Züge müssen in den Untergrund, alter Bahnhof. Lass die Menschen im Licht, sie brauchen Sonnenlicht. Lass die Menschen im Licht, Menschen im Untergrund, nein. Menschen im Untergrund, nein. Lasst den Untergrund sein. Lass ihn lasst sie nicht den Muttersegen. Bäume nicht und leben, statt Kraft und Staub und Muttersegen. Unser Park und unsere alten Bäume, sie sind unsere Zukunftsträume. Und die lassen wir uns nicht nehmen. Die Züge müssen in den Untergrund. Alter Bahnhof, ach wenn du wüsstest, was mit dir geschehen soll. Lass die Menschen im Licht, sie brauchen Sonnenlicht. Lass die Menschen im Licht, Menschen im Untergrund, nein. Menschen im Untergrund, nein. Lasst den Untergrund sein. Lasst im Park die Bäume leben, lasst sie nicht den Muttersegen. Bäume, Licht und Leben, statt Kraft und Staub und Muttersegen. In diesem Sinne. Am Vormittag Wasserwerfer gegen Demonstranten. Das hat es seit Jahrzehnten in Stuttgart nicht mehr gegeben. Doch heute greift die Polizei durch. Und auch Pfefferspray wird eingesetzt. Es trifft zuerst Schüler, die auf einer angemeldeten Demonstration gegen das Bahnprojekt protestierten. Sie waren in den Schlossgarten gekommen, um die Bäume zu schützen, die gefällt werden sollen. Die Polizei löst die Sitzblockade auf. Wir hatten die Sitzblockade und dann auf einmal sind diese ganzen Polizisten gekommen und haben die Schüler weggedrängt und haben am Ende auch dann mit Pfefferspray und Tränengas rumgesprüht, obwohl wir gar nichts gemacht hatten. Das ist eine Brutalität, die kann man sich nicht vorstellen. Da waren nämlich Schüler von 14 bis 18, 90 Jahre. Und ich habe selber gesehen, wie die blutende Nasenketten. Die Polizei und der Innenminister verteidigen das Vorgehen. Die Absperrungen seien nötig, um die Fläche abzugrenzen, auf der die Bäume gefällt werden sollen. Wenn Kinder auf Polizeifahrzeuge klettern, Reifen zerstechen, wie das heute Morgen geschehen ist im Schlosspark, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis, im Übrigen auch nicht für die Lehrer, die die Kinder dahin begleiten. Ich habe mit Einsatzkräften auch anderer Bundesländer gerade eben gesprochen. Die berichten mir von Erschreckendem. Dem werden wir auch nachgehen müssen. Bei etwa 300 Demonstranten haben Pfefferspray und Reizgas zu Augenverletzungen geführt. Einige von ihnen mussten zur Behandlung in die Klinik.